Der Bau des Jugendkraftwerkes Resung Gang Nummer 3 wurde hervorragend fertiggestellt. Durch den Bau eines weiteren Kraftwerkes am Fluss Resung Gang wurde ein festes Fundament für die Entwicklung der Wirtschaft und die Verbesserung des Volkslebens im Bezirk Nord Fang hergelegt. Am 3. März gab es die Einweihungsfeier des Kraftwerkes, an der die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Erbauer und die Werktätigen im Kreis Tosan teilnahmen.